Tenancy Gemenden der dem CHST Geburtstag hat. Es ist oft ein Herausforderung zu entscheiden, was man jemandem zum Geburtstag schenken soll. Soll man etwas für das Haus oder für das Auto kaufen? Soll man in zum Essen einladen oder ist man so verwirrt, dass man einfach Geld des CHICKT? Wenn Sie sich nicht entscheiden können, schicken Sie ihm doch einfach einen SCH-nen Blumenstrauß. Mit einem Blumenstrauß Mary können Sie sagen, was Sie wollen. Wassen Sie zum Beispiel, dass jeder Monat seine eigene Blumen hat. Im Januar ist die traditionell Blumen ein Elk, die für Beunderung, Dankbarkeit und Liebe steht. Im Februar ist die traditionell Blumen die Schwarze Lilie, die Glaube, Weisheit und Freundschaft symbolisiert. Die Schwarze Lilie ist auch die Blume, die mit dem FNFUNDZWANZIGSTN Hochzeitstag verbunden ist.